B. Sie sind jetzt der Sprachschatten. Hören Sie, sprechen Sie und vergleichen Sie. Ich bin gestern Nachmittag Rad gefahren. Oh, du bist Rad gefahren. Zu Mittag habe ich Fisch gegessen. Du hast Fisch gegessen. Ich habe bei Aldi eingekauft. Ah, du hast eingekauft. Ich habe schon eine Cola getrunken. Aha, du hast schon eine Cola getrunken. Ich habe gestern gekocht. Ja, du hast gestern gekocht. Die Tablette habe ich schon genommen. Gut, die Tablette hast du schon genommen.